Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Unsere Geschichte beginnt in Rom, genauer gesagt in Caesars Palast. Soeben empfängt der Hausherr seinen Berater und Verleger, den wortgewandten Rufus Syndicus. Kommentare zum Gallischen Krieg ist ein griffiger Titel, o Caesar. Damit wird sich dein Werk bestens verkaufen. Sprich, Syndicus. Was hast du an meinem Manuskript auszusetzen? Nur diese eine Passage, o Caesar. Rückschläge im Kampf gegen die unbeugsamen Gallier in Aremorica. Ja, ich weiß, beim Jupiter. Leider ist das die traurige historische Wahrheit. Streiche diesen Teil, o Caesar. Das macht sich nicht so gut in deinem Curriculum vitae. Du schlägst Caesar vor, die Wahrheit zu verdrehen? Verdrehen? Nein, o Caesar. Ich rate dir nur, dieses unselige Kapitel mit einem gnädigen Schleier zu verhüllen. Seit vielen Kalendern haben die Gallier nicht mehr von sich reden gemacht. Erinnert sich in Rom überhaupt noch jemand an ihre Existenz? Und diese Barbaren werden sich bestimmt nicht beschweren. Das sind Analphabeten. So glaubt der Senat, dass du ganz Gallien erobert hast und bewilligt dir gerne Geld für weitere Feldzüge. Eine teuflische Idee, Syndicus. Die könnte mir gefallen. So sei es. Wir streichen diesen Abschnitt. Doch wehe, das spricht sich herum. Dann kannst du die Löwen im Zirkus beraten. Sei unbesorgt, o Caesar. All meine Schreiber sind stumm. Keiner wird je etwas von deinem Kapitel über die unbeugsamen Gallier vernehmen. Umgehend lässt Syndicus die fraglichen Schriftrollen beschlagnahmen und weist seine numidischen Schreiber an, Stillschweigen zu wahren. Deren Proteste verhallen ungehört. Denn was ein Schreiber, zumal ein Stummer, zu sagen hat, spielt keine Rolle. Nur einem Schreiber namens Big Data gelingt es, eine Kopie des brisanten Kapitels zu entwenden und sich damit aus der Villa von Syndicus davonzustehlen. Alles Weitere ist bekannt. Caesars Buch erscheint in gekürzter Fassung und macht Furore. Roms Tageszeitungen kennen nur noch ein Thema. Julius Caesar, Kommentare zum Gallischen Krieg. Bereits ein Klassiker. Lesen Sie den Roma Generalis. Imago, lesen Sie die Imago. Skandal, Caesar schreibt. Ein Paukenschlag in der Weltliteratur. Lesen Sie den Tempus. Ins friedliche Aremorica dringen die Neuigkeiten aus Rom nur selten und verursachen auch weitaus weniger Aufregung. Zeitschriften werden dort nicht von Marktschreiern angepriesen, sondern mit gallischer Gemütlichkeit von Rohrpostix, dem Postboten, ausgeliefert. Ah, meine gallische Revue. Danke, Rohrpostix. Was gibt's Neues in der Welt, Sputnix? Ach, nichts Besonderes. Rom. Caesars Buch erscheint. Caesar schreibt? Ich dachte, der wäre bei der Armee. Riesenerfolg. Schon 50 Exemplare ausgeliefert. Ein Buch? Davon habe ich schon mal gehört. Was denen so einfällt. Die spinnen, die Römer. Im Grunde interessieren sich die Gallier nur für eine einzige Rubrik der gallischen Revue. Ah, das Horoskop des Druiden Apollo Six. Geboren im Zeichen der Eiche. Das bin ich! Das bin ich! Alle bewundern ihre Tatkraft. Zeit für neue Eroberung. Ein Horoskop, das der Frau von Methuselix verständlicherweise überhaupt nicht gefällt. Eberesche. Das sind wir, Obelix. Meiden Sie Konflikte. Mehr Selbstkritik, weniger Wildschwein. Lerche. Das bin ich! Lassen Sie Ihren Talenten freien Lauf. Ihre Umgebung wird es Ihnen danken. Von wegen. Sauerkirsche. Das bin ich. Wecken Sie endlich den Chef, der in Ihnen schlummert. Die meisten Dorfbewohner sind mit ihrem Horoskop äußerst zufrieden. Nur Obelix gefallen die Prophezeiungen überhaupt nicht. Kopf hoch, Obelix. Das ist doch alles Unfug. Ich glaube auch nicht dran. Weil du einen starken Charakter hast, Asterix. Aber ich habe keinen starken Charakter. Ich bin zart und sensibel. Du übertreibst. Ist doch nicht schlimm. Weniger Wildschwein ist nicht schlimm. Obelix, mein Guter, ganz ruhig. Du sollst Konflikte meiden. Komm, Idefix. Was ist los, Asterix? Sein Horoskop hat Obelix völlig verstört, O Droide. Ja, ja, viele Leute neigen dazu, zu glauben, was geschrieben steht. Ein seltsames Phänomen. Unterdessen gibt Syndikus in Rom eine Orgie, um das Erscheinen der Kommentare zum Gallischen Krieg zu feiern. Die Presse ist voll des Lobes, mein lieber Syndikus. Ja, insbesondere deine Kritik im Literarum Mundus. Ach, Nachwuchsautoren fördert man ja gern. Was gibt's, kein Kompromiss? Die Wachen wünschen euch zu sprechen. Syndikus muss die Orgiengespräche unterbrechen, denn in der Eingangshalle seines Palastes warten römische Legionäre auf ihn. Mit einem Gefangenen. Wir haben deinen numidischen Schreiber aufgegriffen, O Syndikus. Du hast eine Kopie gestohlen, Schreiber? Was hast du damit angestellt? Rede! Kann er nicht. Der ist stumm wie alle Schreiber. Er wurde beobachtet mit einem gallischen Individuum. Auch kein unbeschriebenes Blatt. Was? Wer ist dieser Gallier? Sprich endlich! Er ist stumm, O Syndikus. Dann soll er's aufschreiben. Ich will einen ausführlichen Bericht. Nur wenig später liegt der Bericht des Schreibers vor. Der aufgebrachte Syndikus lässt ihn sich von seinem Diener kein Kompromiss vortragen. Der Schreiber schreibt, er habe aus Idealismus gehandelt. Aus Solidarität mit dem Volk der Gallier will er verhindern, dass ein wichtiges Kapitel ihrer Geschichte unterschlagen wird. Ein Schreiber, der denkt? Unerhört! Und hier ist die Akte des gallischen Aktivisten, dem er die Papyrusrolle zugespielt hat. Zeig her! Polemix, Kulporteur ohne Grenzen. Tätig auf Märkten und öffentlichen Veranstaltungen. Diverse Vorstrafen, weil er Gerüchte über Cäsar kolportiert und dessen Palast mit Graffiti beschmiert hat. Dieser Gallier will bestimmt zurück in seine Heimat, um die Papyrusrolle in Sicherheit zu bringen. Kein Kompromiss, setze meine besten Männer auf ihn an und schicke Steckbrieftauben in alle Richtungen. Wir müssen ihn abfangen, bevor Cäsar davon erfährt. Sonst rollen Köpfe. So sei es, O Syndikus. Das Zensurkommando von Syndikus nimmt die Verfolgung auf. Mit viel Geschick gelingt es dem Kolporteur Polemix dennoch, sich nach Gallien durchzuschlagen und den Wald in der Nähe eines gewissen kleinen Dorfes zu erreichen. Doch die Römer sind ihm dicht auf den Fersen. Weißt du was, Idefix? Wir sammeln Pilze. Von Pilzen stand nichts im Horoskop von Apollo 6. Bist du ein Unbeugsamer? Hilf mir! Die Römer wollen mich zum Schweigen bringen! Da ist er! Halt! Habt ihr gehört? Ein Unbeugsamer! Rückzug! Sofort! Wartet! Euch geschieht nichts! Ich soll Konflikte meiden! Ja, das sagen sie alle! Oh, ein Unbeugsamer, endlich! Bist du Asterix, der listige Krieger voll sprühender Intelligenz, den alle Römer fürchten? Nein, ich bin Obelix, ein treuer Freund, großer Liebhaber von Wildschweinen. Nur im Moment schränke ich mich etwas ein. Wunderbar. Ich heiße Polemix und ich bin Kolporteur von Neuigkeiten, zurzeit Korrespondent der Gallischen Revue in Rom. Und ich habe etwas sehr Wichtiges mitgebracht. Schau. Der Papyrus des Cäsar. Dieses Dokument wird das Römische Reich bis in seine Grundfesten erschüttern. Obelix hat keine Ahnung, was an diesem Papyrus so besonders sein soll. Aber da Polemix die Angelegenheit wichtig zu sein scheint, führt Obelix ihn zum Dorf. Wie aufregend! Hier bin ich nun im berühmten Dorf der Unbeugsamen, das Cäsar so eindrucksvoll beschreibt. Ach, Dann stimmt es also, dass Cäsar schreibt? Natürlich. Er berichtet sogar, dass ihr nur durch eure Eintracht und euren Zusammenhalt... Jawohl! Neue Eroberungen! Grinst nicht so dämlich! Ungläubiger! Leugnest du etwa die Macht der Sterne? Ein Fischhändler steht mit beiden Beinen auf der Erde. Halt, Hammel! Während die Dorfbewohner eindrucksvoll ihre Eintracht und ihren Zusammenhalt zur Schau stellen, führt Obelix den Korrespondenten der Gallischen Revue in die Hütte von Majestix. Dort erklärt Polemix dem Chef des Dorfes, Miraculix und Asterix, was es mit dem Papyrus des Cäsar auf sich hat. Ein Kapitel, sagst du? Ja, ein Kapitel aus dem Gallischen Krieg. Aber Julius Cäsar hat es unterschlagen und mir wurde es zugespielt. Darum verfolgt mich die Zensur, seit ich auf Kolportage in Rom war. Dabei ist es meine Pflicht, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Lest selbst, was Cäsar schreibt. Von Konflikten zwischen Cäsar und den unbeugsamen Galliern. Tour durch Gallien. Der Averna-Schild. Die spanische Geisel. Agent Destructivus. Die Trabantenstadt. Korsika. Das ist doch ein wunderbares Kapitel. Voll netter Erinnerungen. Und das Kapitel hat er unterschlagen? Da enttäuscht mich Cäsar aber. Moment, ihr versteht nicht ganz. Das ist Stoff für eine fette Schlagzeile. Das ist der Beweis, dass Cäsar lügt. Er hat eben nicht ganz Gallien erobert. Wenn das bekannt wird, verursacht das einen Skandal, der das gesamte Reich erschüttert. Du meinst, in Rom weiß keiner, dass wir nicht aufhören, Widerstand zu leisten? Durchaus möglich. Rom ist weit weg und wir sind relativ diskret. Wie wär's, wenn ich auch ein Buch schreibe, um das richtig zu stellen? Kommentare zum Gallischen Krieg von Häuptling Majestix und etwas einzuwenden, gute Miene. Du und Schreiben? Du bist ja noch nicht mal in der Lage, einen kleinen Einkaufspapyrus zu entziffern. Ich? Beruhigt euch, Kinder. Darf ich daran erinnern, dass nun die Griechen und Römer Bücher verfassen und lesen? Wir Gallier vertrauen der mündlichen Überlieferung. Stimmt! Nichts außer große Reden schwingen. Gut, Polemix. Wir werden über diese Angelegenheit zu Rate sitzen. Bis dahin seid ihr gewiss. Bla, bla, bla. Gute Miene. Ich bin hier der Chef. Und wenn der Chef redet. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Während in der Hütte von Majestix darüber verhandelt wird, wer im Dorf das Sagen hat, ersucht das Zensurkommando von Syndicus im Römerlager Barbarorum um Amtshilfe. Ave Centurio aus einem Guss! Wir sind das Elite-Kommando aus Rom, das nach der Schriftrolle fahndet. Ave! Der Flüchtige, nach dem wir fahnden, hat im Dorf der Spinner Zuflucht gesucht. Das war's dann wohl. Wie bitte? Diese Gallier lassen nicht mit sich reden. Euer Schriftstück seht ihr nie wieder. Das muss nach Rom gemeldet werden. Dürfen wir eine deiner Tauben benutzen? Natürlich, nur zu. Erst vor kurzem wurde die römische Armee mit der neuesten Nachrichtentechnik zum Versand von Kurznachrichten ausgerüstet. Brieftauben. Zu unseren Tauben habt ihr unbegrenzten Zugang. Schreib Papy. Georg. Gall. Dorf. Sehr gut, fasse dich kurz. Vergiss die Adresse nicht. Die Nachricht wird am Bein einer erfahrenen Brieftaube befestigt und tritt umgehend den weiten Weg nach Rom an. Weg ist sie! Huch, beim Merkur! Wir haben gar nicht erklärt, welches Dorf! Nicht schlimm. Wir schicken eine Taube hinterher. Wir nehmen eine mollige, damit sie die erste nicht überholt. Lassen Sie uns ein paar Worte über dieses moderne Kommunikationsmedium verlieren. Die Brieftaube fliegt eine Verteilerstation an. Dort übernimmt eine Kollegin die Sendung bis zur nächsten Station. Durch ihre Zielstrebigkeit überflügelt sie den wesentlich langsameren römischen Postdienst, der auf Ochsenkarrenbasis arbeitet. Der größte Feind der Brieftaube ist der Falke, den sie manchmal dank dichtem Nebel abhängen kann. Ihrem zweitgrößten Feind, Denn so mancher Flug im Nebel endet mit einem unliebsamen Zusammenprall. Zum Beispiel mit dem Ausguck eines Piratenschiffs. Autsch! Hey, was ist los? Hab eine Taube mit einem Beef ins Auge gekickt. Was steht drin? Keine Ahnung, kann ich lesen. Wir behalten die Taube. Alles klar. Im Dorf der Gallier ahnt man unterdessen nichts von den Tauben, die unterwegs sind nach Rom. Ohne Sorgen legt man sich dort schlafen. Naja, fast ohne Sorgen. Heute Abend hast du nur 3 Wildschweine gegessen, Obelix. Du machst mir Sorgen. Mir hat das Horoskop den Magen verdreht. Einige Dorfbewohner haben allerdings wichtigere Dinge zu tun, als zu schlafen. Streiten zum Beispiel. Was soll dieser Kolporteur aus Lutetia nur von uns denken? Wollten wir nicht eine Pause machen, Minchen? Er bringt uns eine Papyrusrolle, die das ganze Reich erschüttert. Aber dem Herrn ist das egal. Deinetwegen lernen demnächst alle Kinder, dass Cäsar ganz Gallien besetzt hat. Ist es das, was du willst? Der Übermacht von Gutemines Argumenten ist Majestix einfach nicht gewachsen. Er gibt auf und zitiert mitten in der Nacht Asterix, Obelix und Polemix in seiner Hütte. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gelangt, dass wir Cäsars Lügen keinesfalls ignorieren dürfen. Unsere Nachkommen müssen unbedingt erfahren, dass Cäsar nicht ganz Gallien erobert hat. Ganz genau. In dem Fall kann uns nur einer helfen. Der Druide Archäopteryx, der geheime Hüter unseres Wissens. Er lebt im Karnutenwald und wird sich den Inhalt der Papyrusrolle einprägen, damit er gemäß unserer Tradition von Mund zu Ohr überliefert wird. Wie sagt das gallische Sprichwort? Blätter verwehen, Gelerntes bleibt bestehen. Das ist doch ein Wort. Asterix und Obelix, ihr begleitet unseren Druiden zum Karnutenwald. Dort vertraut ihr die Papyrusrolle Archäopteryx an. Verstanden, O-Chef. Können wir jetzt weiter schlafen? Du kennst diesen Druiden, Miraculix? Ja, und ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen. In der Druidenschule war Archäopteryx mein Lehrer. Damals, in meiner Jugend. Ich wusste gar nicht, dass Miraculix einmal jung war. Gleich bei Sonnenaufgang verlassen Miraculix, Asterix und Obelix durch ein kleines Geheimtor das Dorf, um der römischen Überwachung zu entgehen. Bitte bringt die Papyrusrolle wieder zurück, Asterix. Irgendwann möchte ich sie auch in Lutetia kolportieren. Versprochen, Polemix. Beeil dich, Obelix. Ich schlüpfe nicht gern durchs kleine Tor. Gute Reise und hütet euch vor den Römern. Keine Sorge, wir haben Zaubertrank dabei. Was heißt hier wir? Nachdem unsere Gallier heimlich das Dorf verlassen haben, machen sie sich auf den Weg zum Karnutenwald. Aber nicht allen Beteiligten ist klar, warum sie diese Reise unternehmen. Kann mir mal jemand erklären, was wir eigentlich im Karnutenwald suchen? Oh je, diese Frage hatte ich erwartet. Hast du gestern Nacht nicht zugehört, Obelix? Dazu war ich zu müde. Diese wildschweinarme Diät macht mich ganz schlapp. Wir besuchen meinen alten Meister Archäopteryx im Herzen des Karnutenwaldes. Er allein ist in der Lage, Cäsars Kapitel auswendig zu lernen. Weißt du, Obelix, Archäopteryx ist der lebende Hort unseres gesamten Wissens und Großmeister des Mund zu Ohr. Bei uns Galliern wird Wissen seit Urzeiten nur vom Mund eines Druiden ins Ohr eines Druiden weitergegeben. Ach, wie die Grippe? Ich merke schon, diese Reise wird lang. Der Aufbruch unserer gallischen Freunde ist nicht unbemerkt geblieben. Die römischen Legionäre von Syndicus Elitekommando haben sich in den Bäumen und Büschen versteckt und das Gespräch der Gallier belauscht. Wusste ich's doch, dass die einen Ausfall machen. Die gehen zu einem anderen Druiden, um irgendwas zu horten. Wir müssen sofort eine Taube nach Rom schicken. Stimmt. Schreib, ein gewisser Archäopopel Das neuartige Nachrichtensystem der Römer ist auch für die mobile Anwendung geeignet. Um während eines Außeneinsatzes Kurzmitteilungen versenden zu können, haben die römischen Legionäre einen kleinen Korb mit Tauben bei sich. Allerdings ist das mobile Brieftaubensystem ziemlich fehleranfällig, wie die Legionäre schmerzlich feststellen müssen, als sie den unverschlossenen Korb aus Versehen umstoßen. Huch! Beim Merkur, alle Tauben sind weg! Die Verbindung ist unterbrochen! Und nicht nur das. Ihre Flugbahn führt die Tauben direkt an unseren gallischen Freunden vorbei. Römische Tauben, wir werden belauscht. Woran erkennt man, dass das römische Tauben sind, Asterix? Sie sind grau und fliegen in Formation. Nach einem Schluck Zaubertrank setzt sich Asterix gegen den geheimen Lauschangriff zur Wehr. Du Schreck! Der Giftzwerg kommt auf uns zu. Mist, Mist, Mist. Oh, schnell, macht wie ich. Natürlich kann man Asterix kein X für ein U vormachen. Oder besser gesagt, keinen Römer für eine Taube. Er löst das Problem auf die gute alte gallische Art. Auf die Hilfe seines Freundes Obelix wartet er diesmal allerdings vergeblich. Ganz ruhig, Obelix. Dieser Konflikt geht dich nichts an. Die sind bestimmt hinter der Papyrusrolle her. Das gefällt mir gar nicht. Schnell, weiter! Während unsere gallischen Freunde ihre Reise zügig fortsetzen, schleppen sich die römischen Legionäre zurück ins Lager Barbarorum und erstatten Centurio aus einem Guss Bericht. Die drei Gallier kenne ich. Ihr Aufbruch ist verdächtig. Habt ihr gehört, wohin sie gehen? Leider nein. Da muss ich mich geschlagen geben. Wir folgen ihnen. Womöglich haben sie die Schriftrolle mitgenommen. Gut, ich lasse unterdessen das Dorf ausspähen. Ja. So nimmt das Elitekommando von Syndikus die Verfolgung auf und eine Brigade getarnter Späher bezieht rings um das gallische Dorf Stellung. Alles, was sich im Dorf tut, wird genauestens beobachtet. Nun, Polemix, wir müssen uns noch über diese Idee mit dem gallischen Krieg von Majestix unterhalten. Hast du etwas zu schreiben dabei? Ja, ich habe immer eine frische Rolle parat. Hier. Wie erwähnt, beobachten die römischen Späher alles, was sich im Dorf tut. Jedoch lassen diese Beobachtungen Spielraum für Fehlinterpretationen. Da! Der Papyrus! Der Papyrus ist im Dorf! Unterdessen haben die Nachrichten aus dem Römerlager Barbarorum per Brieftaubenpost den Palast von Rufus Syndicus in Rom erreicht. Zwei Nachrichten aus Gallien, Herr. Na, endlich! Her damit! Papyr.georg.gall.dorf. Der Unbeugsamen? Der Papyrus bei den Unbeugsamen? Aber kein Kompromiss. Wenn sich das herumspricht, bin ich reif für den Zirkus. Noch etwas, Herr. Cäsar will euch sprechen. Cäsar? Welcher Cäsar? Der Cäsar? Unmöglich. Cäsar kann doch nichts davon wissen. Niemals. Merke dir, Syndikus. Julius Cäsar weiß alles. Aber ich... Er weiß, dass er seinen Triumph nur deinen guten Ratschlägen verdankt. Oh. Aus dem ganzen Reich erhalte ich Schriftrollen mit der Bitte um eine Widmung. Und mein griechischer Astrologe Semmelklos prophezeit, dass Cäsars Name durch dieses Buch als Stern am Firmament des Ruhms leuchten wird. Ich spiele mit dem Gedanken, einen gallischen Krieg 2 zu schreiben. Nach seiner Audienz bei Cäsar lässt sich Rufus Syndicus von seinem Diener erleichtert nach Hause kutschieren. Gut, Cäsar ahnt nichts. Trotzdem muss ich schnell handeln. Kein Kompromiss. Ja, Herr. Sage alle Termine ab. Ich breche morgen zu einem Blitzbesuch nach Gallien auf. Sehr wohl, Herr. Pack nur das Nötigste ein. Es soll nach einer ganz banalen Dienstreise aussehen. Und so macht sich Syndikus am folgenden Tag auf den Weg nach Gallien. Mit ganz kleinem Gepäck. Nur ein paar Tänzerinnen, Wachhunde, ein Falkner, ein mobiler Taubenschlag, ein Koch, 10 Diener und ein Dutzend Legionäre begleiten seinen 2-spännigen Streitwagen. Inzwischen haben unsere 3 Gallier den Saum des Carnutenwaldes erreicht. Komisch, Idefix ist ganz knurrig. Bestimmt wittert er die 3 Römer, die uns folgen. Unwichtig, im Wald hängen wir die ab. Ha, Miraculix! Parabolix, alter Halunke. Freunde, das ist Parabolix, mein Kamerad aus der Druidenschule. Wir haben gemeinsam unsere erste Sichelprüfung bestanden. Respekt, Miraculix. Hast dich keine Spur verändert. Sollte nicht Pyrotechnix bis zum Vollmond Wache halten? Er macht ein Wahrsagepraktikum in Delphi. Ich vertrete ihn. In kurzen Worten erklärt Miraculix seinem alten Kameraden Parabolix das dringende Anliegen, das sie zum Carnutenwald geführt hat. Ihr wollt also zum Großmeister? Der Wald ist fast undurchdringlich. Ich rufe euch jemanden, der euch den Weg zeigt. Er ruft ihn mit einem Schilfrohr? Das ist unsere altbewährte Rohrpost. Ein Eichhörnchen? Dieses Eichhörnchen wird euch sicher durch den Wald führen. Gute Reise! Grüßt den Großmeister von mir! Danke, Parabolix. Bis bald! Du, Asterix, glaubst du, die Flöte funktioniert auch bei Wildschweinen? Versteckt im Gebüsch haben die 3 römischen Legionäre, die unseren Galliern folgen, das seltsame Geschehen am Rande des Carnutenwaldes beobachtet. Die folgen einem Eichhörnchen? Die spinnen die Gallier. Hinterher! Wir müssen herausfinden, ob sie eine Papyrusrolle haben. Einen Moment. Der Druide flötet wieder. Diesmal klang es sonorer. Ich frage mich, welches Tier wohl jetzt kommt. Parabolix hat einen Bären zur Hilfe gerufen, damit Miraculix und seine Freunde unbehelligt von den Römern ihre Reise fortsetzen können. Hört mal! Klingt nach einem Konflikt! Ja, Parabolix bringt den Römern die Flötentöne bei. Unsere Gallier wandern weiter durch den Wald, der immer dichter wird und immer geheimnisvoller. Oh, schaut mal! Wilde Ziegen! Nein, Obelix, das sind Einhörner. Im Licht der Abenddämmerung taucht in der Ferne endlich das Ziel ihrer Reise auf. Da hinten, das ist der Baum des Archäopteryx. Imposant beim Toltates. Aber es wird dunkel. In dem Hünengrab da finden wir Unterschlupf. Asterix, Obelix und Miraculix suchen Schutz unter den riesigen Steinbrocken des Hünengrabes und schlafen den Schlaf der Gerechten. Aber es gibt im Carnutenwald auch noch andere, die auf der Suche nach einem Platz für die Nacht sind. Die Legionäre des römischen Elitekommandos. Nachdem sie von Bären und Einhörnern durch den halben Wald gejagt wurden, sehnen sie sich nach nichts mehr als einer Mütze Schlaf. Die Wahl ihres Schlafplatzes erweist sich jedoch als äußerst unglücklich. Da, in dem Hünengrab finden wir Unterschlupf. Was ist los, Obelix? Ich glaube, da ist jemand, Asterix. Oh, Verzeihung. Uns war nicht bewusst, dass dieses Hünengrab bewohnt ist. Sucht ihr Römer dann immer nur Konflikte? Und mein Horoskop? Denkt hier eigentlich keiner an mein Horoskop? Lass, Obelix. Um die kümmere ich mich. Bereits nach kurzer Zeit kann Asterix die Römer davon überzeugen, sich einen anderen Schlafplatz zu suchen. Nein! Genug bei Jupiter! Flieh! Nach einer wenig erholsamen Nacht erheben sich unsere Gallier aus den Resten des Hünengrabs, das durch die Auseinandersetzung mit den Römern ein wenig Schaden erlitten hat. Ich hab da drin geschlafen wie ein Stein. Glück gehabt. Die Papyrusrolle ist noch da. Geführt vom Eichhörnchen setzen unsere Freunde ihre Reise fort. Unterdessen erhält Centurio aus einem Guss im Römerlager Barbarorum unerwarteten Besuch. Der ehrenwerte Rufus Syndicus, Sonderbevollmächtigter von Julius Cäsar. Ave Syndicus, sei willkommen. Ich hasse die Natur, vor allem dieses grässliche Gras. Kein Kompromiss, putz mir die Sandalen. Um Syndicus nicht weiter der ihm verhassten Natur auszusetzen, verlagert Centurio aus einem Guss das Gespräch in sein Zelt. Dort erläutert er Syndicus, was sich bisher ereignet hat. Du sagst, drei Gallier haben das Dorf verlassen? Seltsam. Was berichten meine Männer? Ihre Tauben sind sehr vage. Folgen Eichhörnchen. Und auf dem kann man Bär entziffern. Der Rest ist zerfleddert. Ach, egal. Wo steckt der Kolporteur mit dem Papyrus? Immer noch im Dorf. Das bestätigen meine Späher. Ohne den Druiden und die beiden wichtigsten Krieger ist das Dorf verwundbar. Wenn wir mit aller Macht angreifen... No, und dabei durchs Gras laufen? Nein, mein Plan ist sicherer. Um an die Papyrusrolle zu gelangen, nehmen wir den Weg durch die Luft. Von den finsteren Plänen der Römer ahnt man im kleinen gallischen Dorf unterdessen nichts. Häuptling Majestix ist viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Er diktiert Polemix seine eigene Version des gallischen Krieges. Und so habe ich, der gallische Häuptling Majestix, jahrelang ruhmreich gegen Cäsars Armeen Widerstand geleistet. Na ja, du vergisst zu erwähnen, dass wir das vor allem dem Zaubertrank des Druiden verdanken. Gute Miene, ich diktiere hier. Apropos Zaubertranke, was passiert eigentlich, wenn die Römer angreifen und der Druide nicht da ist? Habt ihr einen geheimen Zaubertrank-Vorrat? Selbstverständlich. Das ist die Phase 1 unseres Notprotokolls. Phase 2 betrifft den Barden. Mehr darf ich nicht verraten. Der Barde ist Teil des Notprotokolls? Was glaubst du, warum wir den seit Jahren ertragen? In deinem Horoskop steht auch nicht alles, gute Miene. Bla, bla, bla. Geheime Zaubertrankvorräte, ein Barde und ein Notprotokoll. Polemix wittert Stoff für eine tolle Kolportage und beginnt zu recherchieren. Sehr zur Freude von Trubadix. Du suchst ein gutes Thema für eine Kolportage, Polemix. So ist es. Dann folge mir in höhere Gefilde, in die wundervolle Welt der Musik. Oh! Aber der Zupoline kann man noch höhere Töne entlocken. Hör mal. Nein, ich glaube dir. Was ist denn mit der dicken Tröte da? Das Rörophon. Oh nein, das ist heilig. Nicht anfassen. Das benutze ich nur zu besonderen Anlässen. Verstehe. Ich muss jetzt gehen. Warte, du hast die Schrillinette noch nicht gehört. Danke, Trubadix, es reicht schon. Im geheimen Kanutenwald haben Miraculix, Asterix und Obelix unterdessen das Ziel ihrer Reise erreicht. Die majestätische Eiche des Druiden Archäopteryx. Da wären wir. Bedankt euch bei unserem Begleiter. Ich glaube, Idefix ist ein bisschen eifersüchtig auf das Eichhörnchen. Archäopteryx, ich bin's, Miraculix, dein ehemaliger Schüler. Mirabelix? Miraculix, Meister. Darf ich dir Asterix und Obelix vorstellen? Und Idefix? Miesepetrix, natürlich. Das Gedächtnis spielt mir mitunter einen Streich. Der Zaubertrank, Meister. Der Zauberschwank, der übersinnliche Mächte beschreit. Der Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Ah, es freut mich, dass aus dem quirligen Lausejungen doch noch ein ehrwürdiger Druide geworden ist. Weißt du noch, wie du mir einmal Disteln in den Sessel gelegt hast? Ich möchte eine Papyrusrolle aufzeichnen lassen, Meister. Ach, noch ein Papyrus. Mein armer Kopf ist schon randvoll. Meine Kapazitäten sind fast erschöpft. Miraculix und sein alter Meister Archäopteryx ziehen sich ins Innere der Eiche zurück, um sich dem Papyrus zu widmen. So haben Asterix und Obelix Zeit, ihren Gedanken nachzuhängen. Disteln im Sessel statt Misteln im Kessel. Ein Lausejunge. Während sich Asterix und Obelix über die Jugendstreiche von Miraculix amüsieren, braut sich über dem Dorf der Gallier etwas zusammen. Rufus Syndicus hat einen Adler zum Dorf geschickt, um dort eine gewichtige Nachricht abzuliefern. Von den Dorfbewohnern ahnt freilich noch niemand etwas von dem riesigen Tier, das über ihren Köpfen schwebt. Na, Polemix, hast du Heimweh nach Lucetia, Junge? Naja, Kopf hoch, man muss seinem guten Stern vertrauen. Was? Eine Botschaft, abgeworfen von einem römischen Adler. Sehr zum Verdruss von Methusalix war diese Botschaft an einen Stein gebunden, der direkt auf seinem Kopf gelandet ist. Aufgeregt stürmt Polemix in die Hütte von Majestix und liest ihm die Botschaft vor. Sieh her, schlage Treffen in Barbarorum vor, um zu verhandeln. Gezeichnet Julius Cäsar. Geh nicht! Das ist eine Falle. Wohl kaum. Es wäre Cäsar peinlich, wenn sich diese Affäre herumspricht. Stell dir vor, eine Unterredung mit Julius Cäsar persönlich. Das gibt eine fette Schlagzeile. Als es dunkel wird, begleiten Majestix und gute Miene Polemix zum Geheimausgang im Dorfzaun. Dein Entschluss steht fest. Ich verspreche euch auch, vorsichtig zu sein. Auf die Idee, ihm ein bisschen Zaubertrank mitzugeben, bist du nicht gekommen? Aber gute Miene, du weißt genau, dass die Reserve nur für Dorfbewohner da ist. Bla, bla, bla. Polemix eilt durch den Wald zum Römerlager Barbarorum. Vor seinem geistigen Auge sieht er bereits die große Kolportage vor sich. Meine Begegnung mit Cäsar aus der Feder unseres Kolporteurs Polemix. Oder ganz Gallien? Leider nicht. Julius Cäsars exklusives Geständnis erschüttert das Reich. Kein Römer in Sicht. Alle aufregenden Momente einer hochriskanten Kolportage. Würde Polemik sich umschauen, so wüsste er, dass sehr wohl Römer in Sicht sind. Jede Menge von ihnen. Sie sind Polemix gefolgt, seit er das Dorf der Gallier verlassen hat. Als er das Lager Barbarorum erreicht, nehmen sie ihn gefangen. Im weit entfernten Kanutenwald ahnt man unterdessen nichts davon. Noch immer liest Miraculix seinem alten Lehrer Archäopteryx den Papyrus vor und noch immer warten Asterix und Obelix vor der majestätischen Eiche des alten Druiden. Diese Bande Unbeugsamer ist nichts anderes als ein Haufen kulturloser, zerlumpter Gallier, die weder Gesetz noch Ordnung kennen. Inmitten des Getümmels findet man unweigerlich einen dicken, rotbezopften Krieger namens Obelix. Was? Dick? Wer ist hier Dick? Blödsinn! Der spinnt, der Cäsar! Obelix, mein Guter, hör auf zu brüllen. Du störst die Aufzeichnung der Papyrusrolle. Die Worte von Miraculix treffen in einiger Entfernung auf interessierte Ohren. Dort liegen nämlich die Legionäre des Elitekommandos auf der Lauer. Habt ihr gehört? Die haben die Rolle. Das ist unsere Chance. Das müssen wir nach Barbarorum melden. Trifft sich gut. Wir haben noch eine Taube. Und hopp! Nein, warte! Wir haben den Anhang vergessen. Anschließend kam es zu diesem Zwischenfall auf Korsika. Unsere Geisel hieß Ursula Miernig. Nanu, Idefix knurrt schon wieder? Das ist nicht Idefix, sondern mein Bauch. Dem schlägt die Diät auf den Magen. Weißt du, Obelix, ich habe nachgedacht. Weniger Wildschweinessen erzeugt in dir einen Konflikt. Aber nach deinem Horoskop sollst du Konflikte meiden, also... Also, wenn ich Konflikte meiden will, darf ich gar nicht weniger Wildschwein essen. Asterix, du bist der Schlauste und Klügste. Danke für deinen guten Rat. Keine Ursache. wo rennst du hin? Wildschweine jagen! Ich hab Hunger! Am folgenden Tag wächst im Dorf der Gallier die Sorge um Polemix, der von seinem nächtlichen Ausflug zu den Römern nicht zurückgekehrt ist. Ich hatte ihn gewarnt. Hatte ich nicht gesagt, du sollst ihm Zaubertrank geben? Die Geheimreserve ist nur für den absoluten Notfall. Ich stimme ja eher gute Miene zu. Ein Schluck Zaubertrank kann manchmal... Stimmt. Wenn wir auf gute Miene gehört hätten... Beim Bilenus. Darf ich daran erinnern, dass ich hier der Chef bin? Trifft sich gut. Zufällig möchten die Römer nämlich gerade unseren Chef sprechen. Umgehend versammeln sich die Gallier am Tor des Dorfes. Dort ist die ganze Garnison von Barbarorum aufmarschiert, angeführt von Centurio aus einem Guss und Rufus Syndicus, der sich aus lauter Ekel vor der Natur von ein paar Legionären auf einem Schild tragen lässt. Jetzt haltet den Schild höher! Hier wächst überall Gras! Mitgebracht haben die Römer ein überzeugendes Argument, den gefesselten und schwer bewachten Polemix. Gallier, wir haben den Kulpateur! Rück Cäsars Papyrusrolle heraus! Aber unsere gallischen Freunde lassen sich nun mal ungern etwas von den Römern befehlen. Römer! Wir haben keine Rolle! Und wenn du glaubst, wir ließen uns erpressen... Gute Miene, ich rede hier. Römer, wir haben keine Rolle. Und wenn du glaubst, wir ließen uns erpressen... Das Notprotokoll! Startet das Notprotokoll! Er hat recht. Starte das Notprotokoll. Gute Miene, das geht dich nichts an. Gallier, meine Geduld hat Grenzen. Die Schriftrolle gegen die Geisel. Sofort! Hört nicht auf ihn! Die Wahrheit geht vor! Genau. Wann starten wir endlich das Notprotokoll? Damit die Rollenverteilung klar ist. Ich starte hier. Dann beeil dich mit dem Starten. Ich starte, wenn ich starten will, Gnädigste. Bla, bla, bla, bla, bla. Chef, wir finden ja, dass gute Miene recht hat. Warum starten wir nicht? Ihr findet, dass gute Miene recht hat? Na schön, dann fragt sie. Ist doch wahr. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Die Besonderheiten des gallischen Notprotokolls stiften unter den römischen Legionären Verwirrung. Ja, was machen sie jetzt? Anscheinend scheuen sie. Ob das auch zu ihrem Notprotokoll gehört? Beim Jupiter. Irgendwie verstehe ich ihr Protokoll nicht so ganz. Genug geredet, Gallier. Ich gebe dir eine letzte Frist, um den Papyrus zu holen. Wenn der Wagen des Sonnengotts Phöbus den höchsten Punkt des Himmels erreicht, senke ich dieses Schwert und deine Bedenkzeit ist abgelaufen. Eine verfahrene Situation, in der nur einer einen kühlen Kopf behält. Der Barde Trubadix, der das Ganze aus seiner Baumhütte beobachtet hat. Wie? Was? Ja, spinnen die denn plötzlich alle? Schnell, das Röhrophon! Trubadix eilt zu dem heiligen Instrument und bläst hinein. Ein markerschütternder Ton schallt aus dem dreiköpfigen Trompetenhorn. Der Ruf des Röhrophons wird im Umkreis von vielen Meilen gehört und nach vereinbarten Signalen sofort in alle Richtungen weitergeleitet durch ein Netzwerk verschworener Gallier. Einerlei welchen Geschlechts oder welchen Stammbaums. So erreicht das Signal in Windeseile den Kandutenwald und wird dort vom Druiden Parabolix weitergeleitet. Wo es schließlich per Eichhörnchenpost auch unsere Gallier erreicht, die gerade dabei sind, sich vom Druiden Archäopteryx zu verabschieden. Du kannst beruhigt heimkehren, Midlife-Kreisix. Ich habe mir alles eingeprägt. Oh, ein Alarm. Tatsächlich, einmal lang, zweimal kurz. Das Notprotokoll. Das Dorf ist in Gefahr. Schnell, der Zaubertrank. Ich fürchte, das Restchen in der Flasche reicht nicht, um die Entfernung schnell genug zurückzulegen. Oh, Archäopteryx, hast du unter deinem Mittelchen vielleicht... Gute Idee, Aspix. Folgt mir in den Baum. Ja, also hier lagert eine Probe jedes Zaubertranks, der je von Druiden erfunden wurde. Auf keinen Fall den Falschen erwischen. Das ist das Gel für Schrumpfzöpfe. Hier der Hinkelsteinerweicher. Meine Häuptlingsschildpolitur entfernt selbst hartnäckige Fußabdrücke. Und oh genau, hier ist dein Zaubertrank, Missverständnix. Die jahrelange Lagerung hat seine Wirkung gewiss verfehlt. Darf ich probieren? Du nicht, Obelix. Ich werde ihn trinken. Sei vorsichtig, Miraculix. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und einmal ist kein Mal. Stimmt. Beim Teutates. Der hat's in sich. Auf geht's. In Windeseile legt das Trio den Heimweg vom Kanutenwald zu dem kleinen gallischen Dorf an der Küste zurück. Sie treffen gerade rechtzeitig ein. Ja, die Zeit ist um. Rück die Rolle raus. Ich senke mein Schwert. Kuckuck, Krömer. Suchst du das hier? Die Schriftrolle. Gib sie her, ungebildeter Papa. Gern. Aber lasst erst die Geisel frei. Lasst den Kolporteur frei. Hier, Römer. Uns Gallian ist so ein Fetzen Papyrus egal. Ihr kommt auch noch drauf. Majestix, was bedeutet dieser Hickhack mit den Römern? Worauf wartest du noch? Gib das Signal. Du bist der Chef. Ha, siehst du, gute Miene, ich bin der Chef. Also, das Tönnchen lagert unter den Bodendielen unter meinem Sitz. Weiter sagen. Du versteckst Zaubertrank unter den Dielen? Bla, bla, bla. Sofort setzt sich die bewährte Informationskette des gallischen Mund zu Ohr in Gang. Im Nu wird der Zaubertrank aus der Häuptlingshütte geholt und, zum Missfallen der Römer, unter den Dorfbewohnern verteilt. Die Lage bereitet mir Sorgen, oh Syndikus, ich rate zum Rückzug. Kommt nicht in Frage. Erst gibst du den Papyrus zurück. Gib her! Loslassen! Bist du verrückt? Die Welt muss erfahren, dass Cäsar lügt! Legionäre, auf mein Kommando! Centurio, wie funktioniert eigentlich unser Notprotokoll? Angriff, Kinder! Schnappt euch die Rolle! Mit Gebrüll und Rörophon stürmen die Dorfbewohner auf die Römer zu und führen ihnen anschaulich vor, was es bedeutet, Gallier herauszufordern. Während sich alle, außer den Römern, bei der Schlacht vergnügen, hat Methuselix Obelix etwas Wichtiges mitzuteilen. Ach, Obelix, dich hab ich gesucht. Ja. Beim Vorlesen der gallischen Revue hat Sputnix unsere Horoskope verwechselt. Ja, alle bewundern deine Tatkraft und du machst neue Eroberungen. Dafür muss ich Konflikte meiden und weniger Wildschwein essen. Vor lauter Freude über diese Nachricht schnappt sich Obelix gleich mehrere Römer und vermöbelt sie kräftig. Schließlich hat er einiges nachzuholen. Her mit den Konflikten! Her mit den Konflikten! Her mit den Konflikten! Ganz entgegen seiner üblichen Abneigung gegen Gras balgt sich auch Syndikus auf dem Boden des Schlachtfeldes herum. Er rangelt noch immer mit Polemix um den Papyrus. Gib mir die Schiffrolle! Die kriegst du! Die gehört zu Cäsar! Und bekanntlich muss man Cäsar geben, was ihm gehört. Cäsar? Ganz Rom tuschelt über deine überstürzte Abreise, Syndikus. Dabei dachte ich, du verabscheust die Natur. Nicht die kleinste Taube zur Erklärung. Ich war in Sorge. Zum Glück hat man diese chiffrierten Nachrichten bei dir entdeckt. Die haben mich auf die Spur gebracht. Papy.Georg.Gall.Dorf.DerUnbeugsamen. Dein Kapitel über Aremorica ist abhanden gekommen, aber ich habe es wiedergefunden. Hier, eine Hälfte davon konnte ich... Gerade noch. Durch deine Nachlässigkeit wäre ich fast zum Gespött des Senats geworden. Nun zu euch, Gallier. Auch die andere Hälfte dieses Papyrus gehört mir. Was verlangt ihr dafür? Nach deinen Schriften kräht kein Hahn. Wir vertrauen nur dem gesprochenen Wort. Doch wo du schon fragst, dafür versprichst du, keine gallischen Kolporteure mehr zu verfolgen. Und lass alle von Syndikus eingesperrten Schreiber frei. Höre nicht auf ihn, O Cäsar. Er ist ein gefährlicher Unruhestifter. Ich rate dir... Du bist nicht länger mein Ratgeber. Wachen! Ergreif diesen Mann! Erbarmen! Nicht durchs Gras! Das ist unmenschlich! Gnade, O Cäsar! Denk an unsere gemeinsamen Projekte! Cäsar, meine besten Aphorismen! Mein Lorbeerkochbuch! Schwülstige Liebesbriefe an Kleopatra! Die Welt der Literatur lege uns zu Füßen! Versprochen, Gallier! Ihr habt Cäsars Wort. Gus, sei nicht so schüchtern. Hier, Julius, nimm dies als Andenken. Das sind meine persönlichen Kommentare zum Gallischen Krieg. Mit ein paar Verbesserungsvorschlägen für dein Buch. Lang lebe mein kleiner Chef. Auf ganzer Linie siegreich kehren die Gallier zurück in ihr Dorf. Sehr zur Freude der römischen Legionäre, die nun endlich den mehr oder weniger geordneten Rückzug antreten können. Der Einzige, der nicht versteht, warum es auf dem Schlachtfeld plötzlich so leer ist, ist Obelix. Hä? Wo sind denn auf einmal alle hin? Hast du die Mund-zu-Ohren-Nachricht nicht mitbekommen? Das Festmahl ist vorbereitet. Mit Wildschwein ohne Ende beim Teutates. Das letzte Wort in dieser Geschichte überlassen wir Obelix, der Cäsars Kommentare auf seine Weise kommentiert. Cäsar hat geschrieben, das ist ein dicker, rotbezopfter Gallier, wenn ich immer da ist, ist das glaubt, was man liest. Postskriptum. Ist Cäsars Kapitel über seine Niederlagen in Aremorica im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten? Mitnichten. Es wurde, wie vorgesehen, von Druide zu Druide weitergegeben. Wenn auch mit einigen Ungenauigkeiten. Hieß er jetzt Mikarix oder Milchmix? Letzten Endes kam dieses Kapitel zwei talentierten Autoren zu Ohren. Hörst du, Albert? Großartig, René. Sie verarbeiteten den Stoff zu amüsanten Geschichten. Und diese kennt man nicht nur vom Hörensagen.